Deutschlandfunk. Hintergrund. Nach Erdbeben und Terroranschlag. Was die Menschen in Christchurch zusammenhält. Eine Sendung von Lena Bodewein. Im Hagley Park, dem zentralen Park von Christchurch, erklingt an einem Samstagmorgen die neuseeländische Hymne. Auf Maori und auf Englisch. Zigtausende Besucher singen mit. Sie sind spontan zusammengekommen zu einem Marsch für die Liebe. Sie halten Schilder hoch. Choose Love, wähle die Liebe, steht auf Carries Plakat. Yes, yeah, we had a bit of experience with dealing with tragedy. Wir haben hier einige Erfahrungen mit Tragödien gesammelt. Aber wenn man so geprüft und herausgefordert wird, sind wir am Ende stärker und vereinter. Darum sind wir hier. Wir sind stolz auf unser Land und wir wollen unsere Liebe zeigen, denn die gewinnt am Ende. Love wins, sagen andere Schilder oder be the good, sei das Gute. Here is the love, hier ist die Liebe und das ist sie tatsächlich. Hier im Park, in direkter Nachbarschaft zur Al-Nur-Moschee, in der ein Terrorist auf blutigste Weise versuchte, Hass und Furcht zu verbreiten. Hier ist Liebe. Christchurch ist die Garden City, die Gartenstadt heißt es. Nach dem verheerenden Erdbeben und jetzt nach den Attentaten haben viele Tränen die Samen der Hoffnung gegossen. Eine, die diese Hoffnung trägt, ist die 16-jährige Manaya, die mit zwei Mitschülern den Marsch für die Liebe organisiert hat. So much has been broken in our city. So viel wurde zerstört und gebrochen in unserer Stadt. Unsere Gebäude, unsere Straßen und jetzt gerade am allerschlimmsten unsere Herzen. So viel Dunkelheit wurde über unsere Stadt gebracht, aber es ist so wundervoll, alle hier zu sehen, die sich gegenseitig Licht sind. Christchurch hat 350.000 Einwohner, die drittgrößte Stadt Neuseelands. Es liegt perfekt zwischen See und Bergen, früher mit britischem Flair, benannt nach einem der Colleges von Oxford, mit einem Hafen, von dem aus die großen Antarktisforscher wie Scott und Shackleton aufgebrochen sind, mit den neuseeländischen Alpen dahinter. Aber Christchurch, das ist verglichen mit dem Rest des friedlichen Neuseelands, die Stadt, die am meisten mitgemacht hat in der jüngsten Geschichte des jungen Landes. 1850 gegründet, 2011 tödlich erschüttert. Und mit dem Blutbad in den Moscheen nun der nächste Schlag. Also alle Leute hatten das schon einmal durch, dass irgendwas Tragisches passiert ist und alle sich gegenseitig helfen mussten, ob man sich kannte oder nicht. Und ich glaube, das hat dann schon dazu geführt, dass dieses Community-Gefühl gestärkt wurde schon davor und dass alle sich halt eben gerne helfen und unterstützen gegenseitig. So beschreibt die junge Bäckerin Isabel Reed den Katastropheneffekt. Die 30-Jährige ist die Tochter einer Deutschen und eines britischen Neuseeländers und in Christchurch geboren. Das große Erdbeben ist zwar schon mehr als 8 Jahre her, aber immer noch sieht die Innenstadt aus wie eine Mischung aus Kunstprojekt, Schotterwüste und Architektenspielplatz. Riesige leere Flächen bieten Parkplätze, aber auch Kreativraum. Für Gastronomen, die sich zwischen Containern und Abrisshäusern einrichten, aber auch für Street-Art-Künstler. Die wollten mit ihrer Kunst Wunden heilen und haben zum Beispiel riesige Pflaster über Risse gesprüht. Die Organisation Gapfiller, Lückenfüller, hat aus den gähnenden Ödflächen Minigolfplätze oder Inlinerbahnen gemacht und zum Beispiel den Dance-O-Maten hingestellt. Ein Freiluft-Disco-Automaten, an den man sein Handy anschließt, $2 einwirft und lostanzen kann. Ballett oder Breakdance, Lindy Hop oder Disco-Pop. Hier werden Lücken zu Möglichkeiten. Doch vieles fehlt noch. Besonders halt Ecken, wo ich früher vielleicht zum Bars gegangen bin oder so. Es gab ganz niedliche kleine Ecken mit Altgebäuden und die gab es dann einfach nicht mehr. Aber in den letzten Jahren finde ich es sehr schön zu sehen, wie dieser Innenstadtkern sich wieder aufbaut, auch mit viel mehr Fahrradwege, Bäume, einfach generell viel freundlicher für Fußgänger, nicht nur auf Autos aufgebaut. Eine weiße Gedenkwand am Fluss erinnert an die 185 Opfer des Erdbebens. Das hatte vor allem in der Innenstadt zugeschlagen, wo tagsüber viele Menschen auf der Arbeit waren, in einem Fernsehgebäude und in einer Sprachschule vor allem. Nach wie vor legen Menschen Blumen nieder, Steine, Bilder ihrer Liebsten. Und nur wenige hundert Meter von dieser Trauerstätte entfernt, vor dem Eingang zum Botanischen Garten, ist in den vergangenen Wochen die nächste Gedenkstätte entstanden, gewachsen aus Tausenden von Blumen, Stofftieren und Girlanden. Hier vor dem Botanischen Garten oder vor den beiden Moscheen, überall, wo es passt eigentlich, liegen Sträuße, hängen Schulklassen riesige Gemälde auf, mit Herzen, mit Porträts der Opfer. Eines zeigt Daud Nabi, ein Mann, der einst aus Afghanistan geflohen war. Er war dem Attentäter entgegengetreten und hatte ihn noch mit »Hello, Brother«, »Hallo, Bruder« begrüßt. Jetzt wird er mit diesen Worten und einer Blume in der Hand gemalt. In das Bild hinein ragt der Lauf eines Gewehres. Fußballschuhe und Trikots liegen hier, als Zeichen des Respekts für die gestorbenen, aufstrebenden Sportler. Entschuldigungen, dies ist euer Zuhause. Ihr hättet hier sicher sein sollen. Ein Gebet für die Lebenden und die Toten. Alabi Latif ist der Imam der Linwood-Moschee in einem Vorort von Christchurch. Auch hier hat der Terror zugeschlagen. Die Bilder von Latif in blutgetränktem Gewand, der den Verwundeten half, gingen um die Welt. Er betet bei einer öffentlichen Mahnwache im Hagley Park und zeigt dann einmal mehr, wofür die ganze Welt, die Angehörigen, die Bewohner von Christchurch, die Neuseeländer bewundert. Auf Hass mit Liebe zu reagieren. Whatever happened will never, never. Was auch immer passiert ist, kann uns niemals trennen. Das ist Neuseeland. Wir leben in Liebe und Mitgefühl. We live on Aroha, Aroha, Aroha, Aroha. Aroha, sagt er. Das Wort stammt aus der Sprache der Maori, der indigenen Bevölkerung Neuseelands. Die große Trauerfeier, zwei Wochen nach den Anschlägen, hieß Ko Tatu Tatu. Auch das Maori für »Wir sind eins«. Das scheint die Sprache zu sein, in der Neuseeländer, egal welcher Nation, in dieser Zeit zueinander finden. Das liegt daran, dass Maori wirklich ganz und gar nur uns gehört. Das ist die Sprache von Neuseeland. Und alle, die nach Neuseeland kommen, können sie benutzen. Sie schließt alle mit ein. Sagt Maya Matthews. Die junge Maori betreibt mit ihren Geschwistern ein unkonventionelles und sehr gefragtes Fish-and-Chips-Restaurant. Und sie geben gemeinsam Maori-Kurse für absolut jeden. Es gibt Wörter auf Maori, die sagen sehr viel mehr als ihre Übersetzungen. Kia kaha zum Beispiel heißt bleib stark, aber auch so viel mehr. Kia kaha, so wie es auf vielen Beileidskarten und Blumengebinden vor den Moscheen steht. Für Neuseeländer ist das ganz klar ein Teil ihrer Identität, diese Stärke. Oder Aroha, das heißt Liebe, aber auch viel mehr. Setzt sich zusammen aus Aro, das heißt auf etwas Acht geben, sich darauf konzentrieren, es bemerken. Und Ha ist der Atem des Lebens. Es heißt also, auf den Atem eines anderen Acht geben, auf ihn Acht geben und ihn schätzen. Trost, Stärke und Gemeinsamkeit, das geht von der Sprache aus. Für Karia Mai, wie groß du bist, das sang die Soul-Musikerin Holly Smith gemeinsam mit dem Künstler Teeks bei der nationalen Gedenkfeier für die Terroropfer. Eine christliche Hymne auf Maori. Und dabei trug sie ein weißes Kopftuch. Das ist einer dieser Neuseeland-Momente, der alles zusammenbringt. Das Bild von Jacinda Ardern, die ihren Kopf mit einem Schal bedeckte und einfach nur den Familien der Opfer zuhörte, wurde ikonisch und auf das höchste Gebäude der Welt projiziert. Viele Frauen nicht-muslimischen Glaubens trugen zum öffentlichen Freitagsgebet und auch danach noch Kopftücher. Hashtag Headscarf for Harmony, Kopftuch für die Harmonie. Aus Deutschland etwa wurde das als bescheuerte Aktion kritisiert, die nur die Unterdrückung der Frau unterstütze. Dagegen sagten die Neuseeländerinnen einfach: Wir wollen nicht, dass sie denken, sie müssten sich verstecken in ihrer Religionsausübung. Mitgefühl statt Dauerbedenken. So ein geschlossenes Auftreten von allen Seiten zeugt von Stärke und Einfühlungsvermögen. Allen voran von der Premierministerin, die von Anfang an den richtigen Ton gefunden hatte. They are us. Auch von der Seite der muslimischen Gemeinschaft gab es sofort die Signale: Wir sind hier zu Hause und wir fühlen uns nach wie vor willkommen. Als die Al-Nur-Moschee in der Innenstadt eine gute Woche nach den Anschlägen wieder von der Polizei an die islamische Gemeinde übergeben wurde, da ging der Imam in eine Neuseeland-Flagge gehüllt dort hinein. Wir sind alle Kiwis, sagt auch Gulaga Alizada. Er ist mit seiner Familie aus Afghanistan geflüchtet, aber hier zur Schule gegangen. Neuseeland ist sein Zuhause. Und das Gefühl wird sich auch nicht ändern. Im Gegenteil. Ich denke, wir sind jetzt mehr vereint als je zuvor und wir sorgen mehr füreinander. Leider hat es so etwas gebraucht, damit die Menschen nachdenken und ihnen bewusst wird, wir sind alle eins. Du magst Moslem sein oder Christ oder einer anderen Ethnie oder Religion angehören. Wir müssen uns umarmen und uns hochleben lassen, denn wir alle lieben Frieden und wollen ein gutes Leben in Neuseeland führen, egal was unsere Geschichte ist. Aroha eben. Ein Maori-Stamm in Christchurch hatte sein Versammlungshaus in der Woche nach den Terroranschlägen für die Muslime geöffnet, um ihnen einen Ort der Trauer und des Trostes zu bieten, solange sie ihre Toten noch nicht begraben durften, weil sie noch polizeilich untersucht wurden. Und dieses Rehua Marae ist schon sehr tröstlich gelegen, mitten in der Stadt, aber grün und umschlossen. Der Weg zum Haus selbst führt die ihn gehen dürfen, über mehrere Brückchen. Vor den Eingängen stehen Wächterfiguren. Und davor steht Anarumapa, einer der Stammesältesten. Dieser Wächter leitet uns. Er erinnert uns daran, dass es nur die Hoffnung gibt. Das ist ein uralter Prozess. Um den Geist zu stärken, muss der Geist erst einmal repariert werden. Dann hilft es uns durch die Tragödien. Wir hier bei Marae sind gesünder dadurch. Aber wenn man zu lange an Verletzungen festhält, das schadet. Viele Leute, die nach dem Erdbeben an Verlusten festhielten, sind gestorben. Unser Marae steht für Hoffnung. Wir kommen hierher, um die Dinge loszulassen, um die Verluste loszulassen. Unser Schöpfer kann damit besser umgehen als wir. Anadoumapa ist 77 Jahre alt. Er und sein Stamm haben schon viele Verluste gesehen. Aber er weiß, wie stark die Heilung sein kann, wie viel Kraft man gewinnen kann, wenn man Verluste loslässt. Ob Neuseeland durch diese Anschläge stärker wird? Der Stammesälteste bezweifelt das. It's only there for a while and it'll come back again. All the years I've been living in this country, you know, they removed and came back. Der Rassismus wird wiederkommen, auch wenn sie ihn jetzt vertreiben. Das war mein Leben lang so. Rassismus weg, wieder da. Unser Volk hieß damals die Menschen willkommen, die hier ankamen, mit offenen Armen. Aber dann wurden sie hinterrücks niedergestochen. Jetzt sind wir nur noch eine Minderheit. Eine, die leider oft die Negativstatistiken anführt. Arbeitslosigkeit, fehlende Schulabschlüsse, Obdachlosigkeit, Selbstmorde unter jungen Menschen, vor allem Männern. Überall halten Maori die traurigen Rekorde. Eine von Neuseelands Schattenseiten. Da stimmt Bäckerin Isabel Reed zu. Ich glaube, dadurch, dass wir eigentlich alle respektieren wollen, vergessen wir öfters, dass Neuseeland wie man sie jetzt heutzutage kennt, auf weißer Kolonialismus aufgebaut ist. Und ich glaube, man kann diese Geschichte einfach nicht ignorieren. Der ist da und es brutzelt das so im Hintergrund manchmal. Und dadurch, dass wir Neuseeländer auch sehr gerne sehr höflich sind und gerne Konflikt vermeiden, es ist öfters so, das ist dieser Casual Racism, sagen wir hier, dass der schon sehr verbreitet ist. Natürlich war Neuseeland nie ohne Rassismus, meint Jared Gilbert. Aber die Gruppen waren sehr klein und die Skinheads früher seien meistens Kleinkriminelle gewesen, die billigen Schnaps tranken, an Straßenecken herumlungerten und Flüchtlinge beleidigten. Die Neurechten, die Alt-Right-Bewegung dagegen. They exist in bedrooms on the internet, and therefore their connections are international. Existiert in Schlafzimmern, im Internet, und darum sind ihre Verbindungen international. Sie sind schwerer zu sehen, schwerer zu zählen, schwerer zu kontern. Meint Soziologe Jared Gilbert von der University of Canterbury in Christchurch. Aber wir werden nicht wissen, ob wir mehr hätten tun können, bis es eine gründliche Untersuchung gab. Die Regierung arbeitet daran. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Mann Australier war, nicht einheimisch und dadurch noch schwieriger zu kontrollieren. Aber offensichtlich müssen wir besser werden. Wir müssen besser werden. Das ist ein Refrain in Christchurch, in Neuseeland nach den Anschlägen. Vor allem von Regierungsseite kommen entschlossene Maßnahmen. Das Verbot von Sturmgewehren und halbautomatischen Waffen, nur 6 Tage nach den Terrorattacken. Dazu hat Jacinda Ardern eine königliche Kommission eingesetzt, die unabhängig von der Regierung den Zugang des Attentäters zu Waffen, die Rolle der sozialen Medien und den Fokus der Geheimdienste untersuchen soll. Und während sich Neuseeland zwar damit beschäftigt, wie der Täter an seine Waffen kam, wie er sich radikalisierte und wie man ähnliche Taten wie die seine verhindern kann, nimmt niemand seinen Namen in den Mund. Darin folgen sie fast durchgängig dem Beispiel ihrer Premierministerin. Sie gedenken der Opfer, aber sie blicken nach vorne. Sie haben viel zu lernen, sagt Isabel Reed, aber trotzdem ist unsere Gesellschaft, glaube ich, schon auf so eine Liebe und Mitgefühl aufgebaut. Und das ist was mir sehr eingefallen ist, nachdem ich halt 5 Jahre im Ausland war. Einfach dieses Respekt füreinander, das ist, glaube ich, sehr groß hier. Und klar, wir haben nicht die Menschenmassen, wie manche andere Länder haben. Also es ist auch einfacher, einander zu respektieren, wenn jeder ein Haus mit Garten hat, statt ein kleines Wohnung oder sowas im Hochhaus. Es sei das Vermächtnis des 15. März, sagt Jacinda Ardern. To be the nation we believe ourselves to be. Die Nation zu sein, für die wir uns halten. Ihre Nation, fast alle der knapp 5 Millionen Neuseeländer, hält sie zumindest für die bestmögliche politische Anführerin. Die Menschen stehen auf und applaudieren, wo immer Jacinda Ardern auftritt. Es gibt kein schlechtes Wort über ihr Verhalten, noch nicht mal von wenig freundlich gesinnten Hardlinern, die sie nie wählen würden. Alle sind voll des Lobes, weil die Premierministerin entschlossen handelt, authentisch reagiert, aber sich immer zurückhält, wo es um andere geht. Und so hilft Jacinda Ardern Neuseeland dabei, be the place that we wish to be. Der Ort zu sein, der wir sein möchten. Ein Ort, der vielfältig ist, der willkommen heißt, freundlich und voller Mitgefühl. Das sind Werte, die das Beste in uns darstellen. Aber das hässlichste aller Viren kann an einem Ort existieren, an dem es nicht willkommen ist. Rassismus existiert, aber er ist hier nicht willkommen. Extremism in all its forms is not welcome here. Der gemeinsame Wille, ein gutes Land zu sein, ist stark in Neuseeland, besonders in Christchurch. Das war der Hintergrund. Nach Erdbeben und Terroranschlag, was die Menschen in Christchurch zusammenhält. Eine Sendung von Lena Bodewein, Redaktion Norbert Weber.